Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 517. Ist Android langweilig geworden? Jo, welch provokantes Thema heute, ja. Und ich stelle da mal die knallharte These auf. Ja, Android ist wirklich langweilig geworden, aber es gibt nichts Besseres, ja. Zunächst mal muss man sagen, also langweilig geworden, das ist ja ein ziemlich subjektives Gefühl, ja. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand steigt jetzt neu bei Android ein, ja, oder um von irgendeinem anderen System, ja, gibt ja eigentlich nur noch das iPhone. Und für den ist das natürlich alles andere als langweilig, das ist ganz klar. Das gibt so viel Neues zu entdecken. Ja, das ist also, da wird man vielleicht Jahre, ja, damit, zumindest Monate damit vollends beschäftigt sein, alles Neue zu entdecken. Ja. Aber ganz ehrlich, also so bei mir ist es jetzt angelangt, schon seit einiger Zeit, dass es also wirklich langweilig ist. Warum ist es so? Wenn man eine Zeit lang im Android-Universum unterwegs ist, dann hat man nicht mehr das Gefühl, meiner Meinung nach, dass es da genug Neues gibt. Ich will ja immer wieder neue Sachen haben. Ja, das ist nicht nur das Optische von der Oberfläche her, sondern auch funktional vor allem, ja, vor 2 Jahren etwa war das Aufregende noch die Hardware, ja, also da hat es schon angefangen, dass das System selbst in den Hintergrund rückt, das Android, ja, und dass da mehr dann Augenmerk auf die Geräte gelegt werden. Weiß ja noch, als vor einigen Jahren das Pixel auf den Markt kam, ja, das Original Pixel, das war auch ein Umbruch, und da habe ich so ein richtiges Aufbruchsgefühl gehabt, ja, mit diesem neuen Gerät damals, und es hat ja neue Wege eingeleitet, auf jeden Fall. Dass dann eben die Nachfolgemodelle insbesondere, ja, das 3, ja, und das Gerät, dessen Namen eh nicht genannt werden darf, ne? Das war dann, da habe ich mir schon gedacht, mein lieber Mann, was ist denn jetzt hier los? Stillstand, auch selbst bei dem Google-Flaggschiff-Gerät, totaler Stillstand, das hat sich sogar noch umgekehrt, man geht sogar Schritte zurück jetzt, und dann finde ich, da weiß man dann, okay, jetzt ist die Grenze erreicht von dem, was eben vorher so eine Art so Pioniergeist war, so ein Aufbruchgeist, eine Entwicklung, die gar nicht schnell genug vonstatten gehen konnte, und auf einmal, wupp, ja, gibt es nur noch so kleine Stückchen der Entwicklung, ja. Ich glaube, einen Schluck Kaffee trinken, so. Also, das ist einfach zum Stehen gekommen, und da habe ich eben nicht mehr das Gefühl, dass es aufregend ist. Es ist langweilig geworden. Ja, es gibt zwar immer noch ein paar Sachen, die bleiben spannend. Nicht zuletzt auch die Entwicklung so bei Your Way beispielsweise, dass da sich jetzt jemand quasi vom offiziellen Android abspalten muss, ja, und da dann eben eine ganze Reihe von alternativen Diensten auf den Markt bringt, ja, das ist natürlich schon im gewissen Maße spannend und aufregend, aber auch da merke ich so langsam, wie die Begeisterung, sage ich mal, ein bisschen abnimmt, weil das zieht sich jetzt ja auch schon eine ganze Zeit, und ja, ich finde das toll und überhaupt, ja, und das muss auch sein, ich bin auch gespannt auf die Entwicklung, von den Geräten aus China. Aber das sieht man ja, jetzt auch. Es geht ja schon gar nicht mehr um die Entwicklung von Android. Es geht nur noch um die, was machen jetzt die Firmen beispielsweise dort? Die spalten sich jetzt ab, machen eine komplett eigene Produktion. Aber es geht ja schon nicht mehr um die Software. Ja. Das ist wirklich eine Entwicklung meiner Meinung nach, die aber auch irgendwo normal ist, aber die bedenklich ist. Ja. Denn da wird wirklich was, geht wirklich was verloren. Ich weiß nicht, wie die Leute im iPhone-Universum das mit ihrem iPhone empfinden. Ist da immer noch dieselbe Begeisterung wie vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren? Oder hat es auch schon so stark abgenommen, die Begeisterung heutzutage, dass die anderen sagen, ah, okay, iPhone 12, oh, ja, mache ich jetzt, ja, will ich updaten, weiß nicht, ja, vielleicht, weil ich muss, ne, sonst sagen meine Kumpels, ey, du bist ja von vorgestern, ne? oder ist da wirklich eine Begeisterung, oh, Wahnsinn, das iPhone 12 kommt raus, oh, Wahnsinn, ja, also, Ich, wie gesagt, ich kenne das vom Android, von der Android-Szene her, als ich da ganz versessen war, das neue Android kommt, Wahnsinn. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so begeistert bin, war ganz klar, dass sich der Schwerpunkt vom Anwender hin zu anderen Sachen entwickelt hat, ja, zu einer, naja, sage ich mal, Agenda, die mir nicht so gefällt, die eben von Google aufgestellt wird und eben nicht mehr, sagen wir, das repräsentiert, die Technik repräsentiert, sondern mehr so die Leute, die eigentlich so ein Smartphone haben, weil sie es müssen, aber wollen es gar nicht. Ja, also so Benachrichtigung soll den Hintergrund treten. Ja, warum habe ich denn so ein Gerät, wenn die Benachrichtigungen nicht mehr richtig ankommen, zeitversetzt ankommen oder gar nicht mehr irgendwie laut geben, ja, so dass man sofort reagieren kann? Dann wird Wind Down wird da propagiert, der Digital Wind Down, ja, Digital Wellbeing, das heißt, am besten wäre das, wenn ja das Smartphone gar nicht mehr vorhanden wäre. Das heißt, warum kauft man sich dann überhaupt noch eins? Und ich finde, das ist auch etwas, was damit reinspielt. Wenn etwas ja in den Hintergrund treten soll, dann wird es ja automatisch auch langweilig. Ja? Und ich kann das bis heute nicht verstehen, dass das so gemacht wurde, dass eine Benachrichtigung nicht mehr richtig ankommen. Ja, dass die zeitversetzt ankommen, das ist nicht akzeptabel. Ja, zum Glück gibt es Dienste, die dann auch dagegen gehen, also wo eben so Kommunikation auch in Echtzeit geht. Gmail ist bei mir sowieso schon längst abgemeldet, weil die Nachrichten, das kann ja nicht sein, dass das Minuten, teilweise 10 Minuten und länger dauert, bis eine Benachrichtigung kommt, wenn ich eine E-Mail kriege. Leute, ich will auch die E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit haben. Sofort. Sofort. Ganz einfach. Ja. Das ist eine Grundvoraussetzung in der modernen Kommunikation, meiner Meinung nach. Ob ich die dann lese, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Oder ob ich die gleich bearbeite. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich will auf jeden Fall die sofortige Benachrichtigung, denn es sind auch wichtige Sachen zu machen. Ich könnte jetzt noch lange darüber reden, warum ich glaube, wie es zu dieser Erinnerung, zu dieser Situation mit den Erinnerungen etc. Kam, ja, aber das will ich gar nicht weiter ausführen, das führt zu nichts, denn auch das ist eine Sache, die maßgeblichen Leute bei der Android-Entwicklung haben sich abgekoppelt von den Technikfans und machen jetzt eben Systeme für Manager, Büroleute oder Privatleute, die eben so ein Smartphone nicht als Tool, wirkliches Tool anerkennen, sondern mehr einen Zugang zu Facebook, Twitter oder Instagram oder was weiß ich haben wollen, ja, aber nicht mehr auf dieser Technikschiene sind, quasi für die das Ganze in den Hintergrund treten soll und nur noch der Konsum interessant werden soll. Ja, so kommt es mir jedenfalls vor. Und dadurch ist es natürlich auch tatsächlich sehr langweilig geworden. Hoffnung kommt eben durch die exotischen Geräte, die auf den Markt kommen, so Firmen wie Ugitel. Ich hab's in den letzten Monaten öfters gesagt, Ugitel beispielsweise. Fantastische Sachen. Ist hier, da hat OnePlus mal ein Gerät rausgebracht mit der genialen Kamera, wo so auch unter, also wo man auch das zum Beispiel durch dünnes Plastik gucken kann. Das ist eine echte Bereicherung für die Kamera. Sowas wie eine Röntgenkamera. Wahnsinn. Ja, coole Sache. Und dann wird es weggepatcht. Da bin ich froh, dass es das Ugitel noch gibt, ja, mit der Infrarot-Nachtsichtkamera beispielsweise, ja, wo man ähnliche Effekte erzielen kann, ja. Und wo dann auch tatsächlich einen Nutzen hat, geht mal geocachen und nehmt dann eine Nachtsichtkamera mit oder eine Infrarotkamera, da werdet ihr eine wahnsinnig vielfältige Tierwelt entdecken, die ihr so nachts nie entdeckt hättet. Ja, irre. Aber genau das ist es eben, wo vielleicht noch eine Rettung stattfinden könnte, diese Exoten. Und da, wo auch da wirklich etwas noch so ein bisschen Pioniergeist ist, ist das was. Das ist ein Risiko, ja, wenn man sich vielleicht so ein Exot kauft. Ja, ist das wirklich alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Werden meine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen? Ja, und diese Sachen hat man eigentlich bei den althergebrachten Marken und dazu gehört auch Huawei schon. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht wäre mit diesem Wechsel weg von den Google-Diensten, ja, zu den eigenen entwickelnden Diensten, dann wäre das noch langweilig. Aber auch so ist es eben wirklich nichts mehr, was noch groß reizt, wenn man sich damit jetzt, wie ich jetzt, eine Zeit lang auseinandergesetzt hat und eigentlich auch schon mit den anderen Geräten auf die Google-Dienste verzichtet, ja, dann bringt es da nichts mehr Neues. Ja. Tja, also es ist wirklich nicht einfach und es ist auch frustrierend für mich, ja, dass es so weit kommt, aber Alternativen gibt es keine. Ja, das Apple-Universum, das iPhone-Universum kommt aus vielerlei Hinsicht nicht in Frage für mich und würde auch nicht wirklich aufregend Neues bringen, außer jetzt natürlich klar, dass das neue Ökosystem quasi, dass es da gibt, wenn man frisch anfängt, wenn man frisch einsteigt, ja, ganz klar, das würde mich für etliche Monate wahrscheinlich dann technikmäßig begeistern, ja, um dann genauso schnell wieder abzuflauen, wie es angefangen hat. Ja, weil dann sich das eigentlich auch nur noch auf den Konsum beschränkt und fertig. Sonst ist da nichts. Ja. Ja, und die sonstigen Alternativen sind entweder nicht praxismäßig einzusetzen oder einfach nicht vorhanden. Ja. Es gab ja mal Ansätze beispielsweise mit einem Ubuntu Linux für Smartphones, wo man dann auch das tatsächlich benutzen konnte. Das wurde aber schnell wieder in den Wind geschossen. Und ja, es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, wie man sich jetzt zum Beispiel ein Linux-System auf sein Smartphone installieren kann, zumindest wenn man das richtige Smartphone hat, ja, dann wäre das sicherlich machbar. Aber dann hat man ein Gerät, das man praktisch in der Praxis gar nicht mehr nutzen kann. Ja. Das ist dann nur noch so für Spielereien eben geeignet, aber nicht wirklich nutzbar. Und die Systeme, die nutzbar waren, die sind so weit in den Hintergrund getreten, dass sie eben auch nicht mehr, oder dass sie einfach keine Rolle mehr spielen, beispielsweise Sailfish OS. Ja. Und komisch, gerade jetzt wäre ein alternatives OS, vielleicht Android-App-kompatibel, ja, eine interessante Sache, aber auch solche Mods wie das, wie heißt es nochmal? Paranoid Android oder sowas? Ne, ich glaube, das ist eine Musikgruppe. Nein, gibt's doch irgendwie so eine Android-Version. Naja, ist ja egal. Oh, auf jeden Fall, die sind auch nur auf wenigen Systemen lauffähig. Ja. Ich habe zwar hier eine Liste, wo viele OSs aufgeführt sind, auf Android basierend, ja, aber die alle sind eben nicht wirklich greifbar, sage ich mal. Lineage OS ist da vielleicht noch das, was am ersten ist. Ist tatsächlich die ich meine, heißt tatsächlich Paranoid Android, ja, tatsächlich. Und ja, gut, aber wie gesagt, da ist halt, naja, da stockt eben die Entwicklung doch stark, meiner Meinung nach. Paranoid Android hat zumindest eine größere Unterstützung von Smartphones, aber klar, die Smartphones, die beispielsweise eben gelockt sind, die kann man gleich vergessen. Und von daher ist natürlich sehr stark eingeschränkt. Ich habe schon überlegt, so in der Verzweiflung, ob ich nicht so ein altes Nexus-Gerät, was ich habe, ja, vielleicht mal routen sollen. Da habe ich gesehen, okay, also ich hätte hier noch ein Nexus 4 beispielsweise, ja, da könnte ich zum Beispiel das Paranoid Android drauf machen, ne, die Version 6.0.3, aber dann sieht man auch, das ist auch schon wieder eine veraltete Version, ja. Und ja, was es dann wirklich bringt, das steht in Sternen. Ja. Und die Geräte, bei denen ich das gerne machen würde, da gibt es keine alternativen OSs dafür. Das heißt, die muss ich mit einem uralt OS hier abgesichert quasi offline nutzen, was natürlich klar von den Möglichkeiten her extrem einschränkt. Also ihr seht, so einfach ist es nicht. Und genau deswegen ist es auch nicht mehr wirklich aufregend, das System. Und naja, vielleicht wird es ja noch, wenn so neue Firmen eben auf den Markt drängen. Wie gesagt, das Ugitel steckt mir in der Nase, das WP7 beispielsweise. Ja, da ist sehr viel sehr interessant. Man, jetzt muss ich gerade mal gucken. War das das 7, was ich meine? Ja, nein, halt. Nein, nicht WP7. Ah, jetzt muss ich mal schauen. Ah, ich hab's heute noch gesehen. Doch, Ugitel WP7. Also, warum macht dann hier die Amazon-Suche nichts? Ja? Mit dem MediaTek Helio P90 Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Storage, mit eben dieser von mir erwähnten Infrarot-Nachtsichtkamera. Ja? Zusätzlich zu anderen Kameras, also es ist eine Triple-Kamera, 48 Megapixel, 8 Megapixel und 2 Megapixel Kamera, 8000 mAh Akku, also richtig Power, LPDDR4 XRAM, 6,53 Zoll Display, ja, mit Punchhole. Das sind schöne Daten und das Ganze kostet ja offiziell Straßenpreise 449 Euro. Da muss man schon sagen, Respekt. Das wäre ein Gerät, was mich wirklich sehr, sehr interessieren würde. Aber dann kommt eben halt auch noch zum Tragen, dass ich momentan noch ein Gerät habe, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin oder mit dem ich noch richtig zufrieden bin, das Honor View 20. Und von daher werde ich natürlich das jetzt nicht einfach so kaufen, ne? Wobei mir es doch schon sehr in der Nase steckt, das muss ich schon sagen. Also, wenn ihr da ein aktuelles Gerät gerade austauschen wollt, guckt euch das mal an, das Ugitel WP7. Das ist das beste momentan, das Flaggschiff-Modell von Ugitel. Und richtig genial sieht das Teil aus, meiner Meinung nach. Und auch wunderbar von den technischen Daten her. Ja. Cool. Aber ihr seht, es ist eben schon schwierig, noch irgendwas zu finden, was einem wirklich begeistert, meiner Meinung nach. Geht's euch denn auch so? Was meint ihr dazu? Schreibt's mal in die Community, in die Line-Community. Wie seht ihr das? Habt ihr auch so eine Android-Lethargie mittlerweile? Oder seid ihr immer noch Feuer und Flamme und begeistert mit dem Thema Android, beziehungsweise mit den Geräten und der Software, die da rauskommt? Freut ihr euch auch noch auf jede Android-Version wie verrückt? Oder wie ist es bei euch? Lasst mich mal wissen. Ich komme jetzt dann auch zu den nächsten Sachen. Es war diese Woche vielleicht etwas aufgetaucht für einige Benutzer, dass alles andere als langweilig ist. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Wallpaper. Und das gefällt euch, oder ihr seht irgendwo ein Wallpaper, das gefällt euch und ihr stellt es ein auf eurem Android-Gerät und stellt fest, das Gerät crasht dann, stürzt ab und je nach Gerät war's das dann auch. Ihr kommt nicht mehr rein. Ja, ihr habt's gebrickt sozusagen, geschrottet mit einem Wallpaper. Ja, das ist nicht langweilig. Es ist katastrophal, aber genau das ist passiert. Es gibt tatsächlich ein Wallpaper, das Samsung-Smartphones über den Jordan schicken kann, zumindest abstürzen lassen kann. Aber nicht nur Samsung-Geräte sind davon betroffen. Etliche User melden sich mittlerweile auch, die kein Samsung-Gerät haben, die ebenfalls von diesem Wallpaper abgeschossen wurden. Verrückt, wie geht das? Tja, das Farbprofil dieses Bildes ist fehlerhaft, also ist, sage ich mal, illegal, ja, und damit wird ein Fehler ausgelöst, der eben dazu führen kann, dass man letztendlich gar nicht mehr in das Gerät ran kann, beziehungsweise dass das Gerät sofort abstürzt. Das ist übel, ja. Und ich habe ja immer schon gesagt, ne, Leute, ne, Farbprofile sind wichtig, ja. sRGB-Farbprofil nehmen. Ja. Vielleicht ist das hier auch mal ein Hinweis, dass man vielleicht sich auch an solche Standards halten soll. Ja. Und man weiß ja nicht, was der für ein Farbprofil da eingestellt hat. Ja. Aber naja, schlimm. Vielleicht hat es ja auch mit den OLED-Screens zu tun, weil offenbar, ne, Samsung, ja, ist ja mit OLED stark verbandelt. Dieses OLED-Farbprofil, ja, kann auch hinten losgehen. Ich sag's ja schon immer, ich sage immer schon, das ist Falschfarbenprofil. Wenn das jetzt festgelegt wird in den Bildern, dann sehen die zwar okay aus auf den AMOLEDs, aber nicht mehr auf allen anderen Geräten, die eben ein echtes, vernünftiges Farbprofil benutzen. Und ja, wer weiß, was da wohl schiefgelaufen ist, ne? So ein bisschen schadenfroh bin ich ja schon, ich weiß. Aber naja, letztendlich ist es natürlich Unfug. Man sollte das schon an die Standards halten. Und ganz klar, hier ist die Schuld natürlich bei den Geräten, die mit einem falschen Farbprofil im Bild dann nicht zurechtkommen. Ja, das darf ja eigentlich auch nicht sein. Meine Güte. Also, auf was alles geachtet werden muss mittlerweile. Kein Wunder, dass ständig alles schief geht bei den Teilen. Ja. ich habe hier eine Anleitung, eine große Anleitung, die werde ich auch noch verlinken. Ja, und zwar, wie man den Google Play Store auf dem Huawei P40 Pro installiert. Sofern ihr den haben wollt. Mittlerweile über die Paddle Search App bekommt ihr eigentlich jede App ohne Play Store. Ja? Da braucht man also hier sich nicht mehr da diese Mühe zu machen. Wer aber dennoch die offiziellen Google Play Store Sachen haben möchte und das Framework und so weiter, der sollte da mal gucken. Ja, auch das Framework, die Framework-ID kann man wiederherstellen. Ihr könnt also da quasi einen richtigen Zugriff bekommen. Auf eigene Gefahr, wie gesagt, ich würde es eh nicht mehr machen, ja, weil ich froh bin, wenn diese Dienste nicht mehr drauf sind auf meinem Handy. Aber wenn ihr es denn unbedingt haben wollt, könnt ihr es machen. Das Gerät an sich ist auf jeden Fall die Mühe wert, ja, das P40 Pro. Wenn ihr sagt, nö, ich brauche Google-Dienste, aber ich hätte gern das Handy, das ist hier die Lösung. Wie gesagt, ich verlinke mal diese Anleitung. Android 11, das ist ja erstmal verschoben worden, na, die offizielle Vorstellung von Google wegen den Protesten in den USA. Da geht es ziemlich rund und Google hat meiner Meinung wegen dieser Sache gesagt, nee, unter diesen Umständen können wir hier keine Launch-Party machen und hier einen Friede, Freude, Eierkuchen machen. Und das verdient meiner Meinung nach auch Respekt, dass die sowas hier dann auch mal unterordnen und sagen, nee, also das geht einfach nicht in diesem Klima. Ja, finde ich schön. Nichtsdestotrotz ist herausgekommen, dass Android 11 ein komplett neues Power-Menü hat. So wie das aussieht, kann man mit dem Power-Button bald alles Mögliche machen. Da wird dann ein großes Menü aufgerufen, wo ihr alle möglichen Sachen noch tun könnt. Beispielsweise Sachen steuern, ja, also Smart Home steuern, die Karten auswählen, mit denen man bezahlen möchte, ja, und auch eine sogenannte Notrufinformation kann man dann abrufen und letztendlich dann auch ausschalten. Ne? Also statt, wenn man auf den Powerbutton drückt, statt dass dann einfach nur dort steht, ne, ausschalten, Neustart oder sonst irgendwas, kann man hier unzählige Sachen auswählen. Also ein richtiges Menü geht dann eben auf, was man sonst noch alles machen kann. Ist jetzt nicht das Weltbewegende, aber immerhin, man freut sich ja schon über kleine Änderungen. Mittlerweile schon so, als ob es das Nonplusultra an Änderungen wäre. Naja. Huawei patentiert zwei Smartphones mit einer Kamera unterm Display. Offenbar tut sich da jetzt was. Ja, und Huawei ist da nicht der Einzige, der hier in dem Bereich was macht. Offiziell oder überhaupt wird hier jetzt diese Unter-Display-Kamera gehandelt als marktreif. Man hat ja schon erste Versuche gemacht. Da haben irgendwie Leute gemeint, sie müssten halt, ja, ne, so die üblichen Verdächtigen wie Android Central und so weiter, ne, haben wir gesagt, nee, das ist nicht geeignet für den Massenmarkt, das ist zu schlecht. Was soll denn bei einer Front-Facing-Kamera für ein blödes Selfie zu machen eigentlich noch nicht geeignet sein? Also, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Die Qualität da ist also ist nicht unbedingt so hoch erforderlich, ja, bei diesen Dingern. Also ich weiß auch nicht, was da jetzt groß das Problem sein sollte. Auf jeden Fall hat sich das Ganze dann weiterentwickelt, auch vielleicht auch ganz gut so unter dem Druck hier von dem Ganzen. Und jetzt ist es immer besser und besser geworden. Und letztendlich springen jetzt mehrere Anbieter auf den Zug auf. Also wie gesagt, jetzt Huawei hat zwei neue Geräte angemeldet mit diesem mit dieser unter dem Display-Kamera, Underscreen-Kamera, und Xiaomi bringt welche raus, Oppo bringt welche raus, und jetzt geht der Tenor hier rum, dass eben diese Technologie jetzt ausgereift ist und dass eben Huawei und Xiaomi hier das machen. Die interessante Geschichte offenbar im Hintergrund ist, dass dieser neue Anlauf wohl ausgelöst wird durch eine Firma, die Visionox heißt. Hoffentlich bekommen die keine Probleme mit Victorinox. Ja. Die haben nämlich diese neue Underscreen-Kamera entwickelt für das Xiaomi, beziehungsweise, Entschuldigung, für diese Xiaomi-Modelle, die neuen, und auch für die Oppo-Geräte. Ja, möglicherweise auch für Huawei, das ist hier in dem Artikel nicht genannt. Ja. Die stellen schon längere Zeit OLEDs her für verschiedene Firmen, und die produzieren auch in China. Also auch hier, ja, werden jetzt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man will ja mehr OLEDs in China produzieren, damit die chinesischen Hersteller da unabhängiger werden von den Erpressungsgebaren der USA. Und zusätzlich haben die jetzt auch noch die Technologie perfektioniert, wo so viele Firmen danach lechzen, nämlich eben diese Kamera unter dem Display. Interessant, allemal. Und jetzt muss man das mal genau begutachten, wenn die ersten Geräte dann auch tatsächlich auf den Markt kommen. Ja. Die Kosten, ja, auch das wird man sehen. Allerdings, ja, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Oppo solche Geräte in den Verkauf nimmt, dann dürfte ziemlich klar sein, dass die zumindest mal erschwinglich sein werden. Wie günstig oder teuer die dann letztendlich sind, steht natürlich auch wieder auf einem anderen Blatt. Aber gut, das weiß man ja nie so genau. Also es tut sich zumindest mal da mit den Kameras was, ja. Und diesen Underscreen-Kameras, meiner Meinung nach schon lange überfällig, wobei mich der Notch hier überhaupt nicht stört. Gar nicht. Im Gegenteil, das finde ich richtig gut. So ein Notch, Entschuldigung, nicht ein Notch, sondern so ein Punch-Hole-Display. Notch stört eher noch, ja, aber so ein Punch-Hole, das geht voll und ganz unter. Ja, wenn man das normal benutzt. Also finde es okay. Aber natürlich, wenn es unter dem Display ist, ist es natürlich noch besser. Dann hat man selbst diesen Mini-Platz noch zur Verfügung. Und ja, selbst für die exotischsten Anwendungen dürfte man dann zufrieden sein. Das Oppo 3 ist auch ein interessantes Gerät. Auch das kommt mit einem MediaTek-Prozessor jetzt. So langsam kommen die. Der 1000L. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, hat bereits den Top-Platz übernommen bei AnTuTu. Ein bisschen unfair finde ich, dass das Gerät allerdings eingeordnet wurde in den Mid-Range-Bereich. Ja. Weil der Dimensity 1000L ist eigentlich, soweit ich das weiß, das Top-Modell. Ja, es gibt, glaube ich, noch ein Dimensity 1000, wo noch etwas stärker ist. Ich glaube, da Dimensity 1000 5G oder sowas, weiß nicht genau. Gibt es so viele verschiedene momentan. Aber da sind die ziemlich weit vorne, was mich dann allerdings auch nicht wundert. Der tritt hier gegen den Kirin 985 an, Kirin 820 und Exynos 980. Das ist natürlich kein Wunder, dass der da ganz weit oder ganz klar am ersten Platz ist. Ja. Die 403.607 Punkte werden dann natürlich wieder in Relation gebracht, wenn man die Werte vom Snapdragon 865 sieht. Ja, ist klar, ist deutlich schneller. Ja. Dennoch finde ich, ist es ein sehr interessantes Gerät mit 6,4 Zoll Display, 20:9 Aspect Ratio mit AMOLED-Display. Wie gesagt, der 1000L Dimensity-Prozessor von MediaTek mit der Mali G77. 8 GB RAM beziehungsweise 12 GB RAM mit 128 GB Storage. Ich weiß nicht genau. Ja, es wurde getestet hier beim Benchmark die 8 GB Version mit 128 GB. Erfahrungsgemäß wird die 12 GB Version dann noch etwas schneller sein. Ja, das habe ich grundsätzlich immer gemerkt bei den Geräten. Die größte Ausstattung hat immer noch mal ein paar Punkte mehr auf dem Konto bei Antutu, ganz klar. Also das wird noch ein bisschen nach oben gehen da. Dual-SIM, 64 Megapixel Kamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Makro und 2 Megapixel Mono Linse, ja, und eine 32 Megapixel Front-Facing Kamera. Fingerprint-Sensor ist unter dem Display. 3 mm Klinkensteckeranschluss für Audio ist ebenfalls vorhanden. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. 5G natürlich. Und 4025 mAh Akku. Damit wird es auch eins von den interessanteren Geräten auf jeden Fall werden. Das Reno. Ich hoffe, dass es auch bei uns auf den Markt kommt zu einem annehmbaren Preis. Der Preis ist allerdings auch noch nicht bekannt. Ja. Und da heißt es auch nochmal jetzt abwarten. Aber das ist doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Irgendwann soll das jetzt auch kommen in dem Monat noch, die Preise. Und dann werden wir sehen, wie sich das einordnen kann. Oppo Reno 3 Clear in Every Shot, so wird das beworben. Mal sehen, wie sich das dann schlägt, auch bei der Kamera. Wenn die schon so betont wird. Hm? Xiaomi wird mit dem Mi Band 4 NFC in Europa auch Mastercard unterstützen. Zuerst mal in Russland. Das soll jetzt noch ausgebaut werden, dann auf andere europäische Länder. Interessant wird es auf jeden Fall. Damit wird auch das Bezahlen möglich. Auch Visa, Google Pay und PayPal sollen hinzugefügt werden bei dem Mi Band 4. Allerdings ist es noch nicht klar, wann. Ja, da muss erstmal gucken, wie das hier passiert. Auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln soll man das nutzen können, in den Ländern, wo das natürlich genutzt werden kann, ganz klar. Mastercard bietet da diesen PayPass an und auch das ist dann eben in Russland verfügbar, in Deutschland, Italien, Polen, Schweiz, Türkei, United Kingdom und Frankreich soll es dann auch bald funktionieren. Gut, damit wird natürlich das Mi Band 4 deutlich aufgewertet. Ja, das ist dann auch ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, denn da kann beispielsweise hier die Huawei Bands und Honor Bands hier nicht mehr mithalten, ja, denn die haben zumindest bei den Modellen, wo das drin ist, dieser NFC-Chip, ist der für Europa deaktiviert. Aber in meisten Modellen ist der ja erst gar nicht vorhanden. Von daher stellt sich dann auch da die Frage nicht mehr. Ja. Übrigens interessant noch eine kurze Notiz. Das Mi Band 5 wird von Xiaomi wohl bald vorgestellt werden. Da wird es auch ein größeres Display dann geben und ein Mikrofon, um mit Alexa-Dienst zu kommunizieren, also tatsächlich mit dem Amazon Echo. Ja, also quasi man hat ein Echo dann nicht integriert, aber man kann mit der App dann auf dem Smartphone sich verbinden mit Mikrofon. Das ist eine Funktion, die finde ich äußerst gut. Ja, das wäre wirklich eine sehr starke Verbesserung, wenn ich hier meine Alexa-App auf dem Handy auch mit dem Band steuern könnte, dann könnte ich nämlich hier ganz einfach ins Band zum Beispiel reinreden, ja, Bürolicht einschalten, ja, oder gute Nacht, ne? Und dann geht alle Lichter aus und so, ja, oder Herd einschalten, dann brauchst du dich nicht mehr quer durchs Zimmer zu rufen, oder wenn ich gerade im Zimmer bin, wo noch kein Echo drin ist, ja, das gibt's tatsächlich, es gibt tatsächlich ein Zimmer, seit ich einen geschnappt habe im Auto, ist ein Zimmer ohne. Aber da sind wir dann gleich wieder bei dem Thema, denn dann bräuchte ich zum Beispiel keiner mehr im Auto. Das wäre doch auch nicht schlecht. Also, das wäre nicht übel und somit ist das eine interessante Geschichte. Sowohl das My Band 4 mit der Unterstützung jetzt mit NFC-Bezahlung und das My Band 5 dann mit Alexa-Unterstützung, was dann eben bald vorgestellt wird. TikTok ist die am meisten heruntergeladene App 2020, also Mai 2020. TikTok führt also seinen Siegeszug fort in dem Bereich. Ich sag mal so, mir gefällt TikTok, ich habe es schon mal gesagt, nach dem unglaublich aufwendigen Blockieren und Einordnen von Postings, ja, mit nicht interessiert und so weiter, ja, wenn man da erstmal die ersten 100 Dinger bewertet hat, dann kommen auch mal vernünftige Sachen, ja, aber ich muss sagen, der Weg, den TikTok momentan geht, gefällt mir überhaupt nicht, denn TikTok wird zu einer US-amerikanischen Firma wohl umgemodelt werden und dann haben wir bald dasselbe, was wir auch von den anderen Diensten gewohnt sind. Ich fand es eigentlich sehr gut, dass es nochmal einen Dienst aus einem anderen Land gab, aber jetzt will sich eben die internationale Version abspalten und eben nicht mehr unter chinesischer Flagge agieren. Und von daher dann sich also komplett abtrennen. Es wird ja auch hier momentan sehr viel Porzellan zerbrochen. Ich glaube auch kaum, dass diese Zweigstelle nochmal integriert werden kann. So, TikTok war ja schon immer in zwei verschiedenen Firmen quasi tätig, aber die spalten sich jetzt sehr stark ab. Von daher, also ich finde es nicht so toll, weil US-amerikanische Dienste haben wir genug und also es war frisch, ein bisschen frischer Wind und der scheint jetzt auch langsam zu verfliegen und es wird einen Einheitsbrei geben wie üblich. Ja. Schade eigentlich. Das wird aber dem Erfolg von TikTok vermutlich keinen Abbruch tun, wahrscheinlich sogar ganz im Gegenteil. Ja. TikTok ist ja immer wieder in Kritik, dass es hier zensiert, sagen wir mal, zensiert in Richtung, ne, das, was eben die chinesische Regierung gern hätte. Jetzt wechselt TikTok in die USA, dann wird er eben zu zensiert, was die US-amerikanische Regierung gerne hätte. Okay, gut. Entscheidung. Yay. Ich muss mal gucken, ob man nicht auch an diesen, ob man sich nicht irgendwie mit irgendeinem Trick auch anmelden kann auf die chinesische Fassung von TikTok. Wie heißt die denn nochmal? Die heißt ganz anders, obwohl das früher mal das Gleiche war, quasi nur zwei verschiedene Portale. Ach, jetzt weiß ich es gar nicht. Ja, jetzt seht ihr, hier, das ist schon wieder, jetzt verschwindet der Name schon komplett, ne? Langsam aber sicher aus den Publikationen. Ich glaube, Doujin hat es geheißen, Doujin, ja. Aber bisher gibt es keinen offiziellen Weg, sich als Nicht-Chinese bei Doujin anzumelden. Ich hoffe, da gibt es irgendwann noch einen Trick, so dass ich da auch ja mal wieder andere Sachen sehen kann. Ja. Ja, so sieht's aus. Gut, Android TV als Dongle, das war ja schon eine Zeit lang im Gespräch und tatsächlich nimmt das jetzt Gestalt an, ja. Eine neue Oberfläche und quasi als Ersatz für den Chromecast, wenn man so will, ja, mit dem Codenamen Sabrina. Ja, gefällt mir. Also Sabrina, Name gefällt mir, ja, und als Codename Sabrina, ist schon mal nicht schlecht, ja. Es sieht etwas aus wie so ein Ei, ja, also so ein ovales Ei, ne? Und das wird auch hinten an den Fernseher, an HDMI-Anschluss getackert und dann eben wie ein Chromecast benutzt, nur dass es eben dort Android-TV ist, kommt auch mit einer Fernbedienung und es zeigt eben auch schon, dass das eben doch ein bisschen mehr ist als ein Chromecast. Das wäre sowas, was mich vielleicht noch begeistern könnte. Ja, ihr werdet es kaum glauben, aber so ein Android-TV, also für mich wäre das jetzt nichts. Ich habe ja mal ein Fire-TV, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute, die jetzt noch kein Smart-TV haben, aber eben gerne die ganzen Dienste unkompliziert nutzen wollen, dass die so ein Teil dran machen könnten und dann eben Android-TV nutzen können, eben besser als ein Chromecast, auf jeden Fall, weil beim Chromecast braucht man ja zum Steuern des Gerätes eben ein Smartphone und die Verbindung zum Chromecast ist ja in der letzten Zeit wahnsinnig bescheuert geworden. Also man muss eine App beenden. Ich möchte jetzt gar nicht drauf anfangen wieder, ja, weil ich habe da mir schon den Mund fußlich geredet und muss ganz ehrlich sagen, Chromecast ist bei mir zu einem solchen Schrottprodukt geworden, dass ich noch nicht mal mehr Zeit dazu verwenden will, überhaupt noch was dagegen zu sagen. Nur so viel, die Steuerung zwischen Smartphone und Chromecast klappt selbst bei den YouTube-Apps, bei der YouTube-App nicht mehr richtig. Und das ist einfach Müll. Ja. Und bei Android-TV, da kann man das dann ohne das Smartphone benutzen, so wie eben zum Beispiel ein Fire-TV. Momentan benutze ich zum Fernsehschauen eigentlich nur noch das Fire-TV. Dort habe ich alle meine Dienste drauf geknallt, ja, und natürlich auch, klar, Amazon Prime Video ist bei mir immer noch ganz wichtig, ein bisschen ärgert es mich natürlich, ganz klar, ihr wisst schon warum, aber momentan gibt es da nichts Besseres. Ich habe auch Netflix im Auge, aber seht ihr, ich kann auch Netflix über das Fire TV von Amazon machen, ja. Das ist natürlich ein Wort. Ich kann Crunchyroll angucken. Crunchyroll ist ein Dienst, den ich sehr häufig benutze. Momentan habe ich zwar das Abo stillgelegt, weil ich einfach keine Zeit habe für die vielen Anime-Serien zu gucken, ja, die es da gibt. Aber das wird sich sicherlich auch nochmal ändern. Und dann wird Crunchyroll wieder wichtig. Und auch das funktioniert eben übers Fire TV. Alles funktioniert übers Fire TV. Und das ist genau die schöne Sache, ja. Okay, also jedenfalls ist Android TV als Dongle so in Chromecast-Art auf dem Weg und mich würde es nicht wundern, wenn es bei dem nächsten Event dann auch angekündigt wird von Google. Das wird sicherlich eins der interessantesten Produkte sein, alles andere wird doch relativ langweilig werden. Ja. Gut, ja, das Huawei MatePad C3 wird bei mir auch unter dem Label, naja, langweilig fallen. Nichtsdestotrotz scheint es ganz interessant zu sein für einige Nutzer. Warum erwähne ich es überhaupt? Naja, es ist eins der seltenen 8-Zoll-Tablets, ja. Für mich selbst ist es so, die großen Displays von Smartphones ist für mich ausreichend. Ja. Wenn Tablet, dann 10 Zoll, 10,1 Zoll, ja, dass man dann doch ein größerer Unterschied hat zu dem Smartphone-Display. Das 8 Zoll ist halt, sitzt so zwischendrin, aber ist halt die Frage, ob sich das rentiert. Ja, ob man da wirklich so viel mehr vernünftig machen kann, als auf dem Smartphone. Und vieles, was man eben am großen 10-Zoll-Tablet machen kann, kann man eben dann doch nicht auf dem 8-Zoll-Display machen. Ja. Ich denke da vor allem eben an tatsächliche Anwendungen zum Arbeiten. Ja, da ist dann ein 10 Zoll Display schon erforderlich. Ansonsten, naja, gut, okay. Die technische Ausstattung ist dann ebenfalls sehr ja, fragwürdig, sage ich mal. Es wird gehandelt mit $225, das wäre ja schon mal ein guter Preis, ja, für 3 GB RAM, ja, leider nur 32 GB Speicher. Ja. Gefallen tut mir hingegen, dass hier ein MediaTek-Prozessor verwendet wird, der MT8768-Prozessor. Und es ist eine 5-Megapixel- und eine 2-Megapixel-Kamera drin. 5100 mAh Akku ist sicherlich nicht der größte Akku beim Tablet. Ja. Also es ist natürlich ein Midrange-Gerät, ganz klar. Aber naja, hätte es jetzt 64 GB RAM, hätte ich gesagt, okay, das kann man sich mal antun. So ist das für mich natürlich, also Kopfschütteln. Ne? Und deswegen ist es eben auch langweilig für mich geworden. Ja. Ganz klar. Ich gucke da eher auf die High-End-Tablets von Huawei, wenn die jetzt bald herauskommen. Das wird interessant. Aber natürlich ganz klar, auch hier ist die Frage, Tablet ja oder nein? Gut, ich kenne jemanden, der will unbedingt ein Tablet jetzt haben. Von daher wird es wird sicherlich dann auch ein Huawei-Tablet kaufen. Und von daher werde ich das dann auch mal unter die Fittiche nehmen können. Das High-End-Tablet von Huawei. Aber jetzt nicht dieses C3, weil das dann doch, wie gesagt, von der Größe sinnfrei ist. Aber für die Leute, die ein 8-Zoll-Display wollen als Tablet, $225 ist nicht die Welt, ja, und die kriegen dann hier auch dieses Gerät dafür von Huawei zum Probieren. Das Gboard, die Gboard-App, die ist bei mir natürlich nicht mehr in Benutzung, von daher kann ich nicht allzu viel dazu sagen, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, dass die neue Version eine Emoji-Bar bekommen hat, ja, zusätzlich. Da kann man natürlich drüber streiten, ob eine zusätzliche Bar jetzt wirklich noch sein muss, denn es ist ja sowieso alles überfrachtet, beziehungsweise man hat ja trotz den riesigen Displays wenig Platz für die Tastatur, weil die brauchen natürlich eine gewisse Größe, egal wie groß das Display jetzt ist. Ein großer Teil des Displays muss abgedeckt sein durch die Tastatur, damit man vernünftig tippen kann. Ja. Und jetzt kommt da noch ein Bar dazu. Da hat man noch so ein kleines Fensterchen, ja, vom Display übrig. Es ist dann natürlich nicht mehr toll. Ne? Man sieht, wie wichtig die Emojis geworden ist, dass die jetzt sogar eine eigene Bar bekommen, eine eigene Eingabezeile auf der Tastatur. Zeigt ganz klar, dass Emojis eine Stärke ist, die man, eine Macht ist, die man nicht mehr ignorieren kann und die man auch nicht mehr wegmachen kann. Ich bin allerdings ein Verfechter von den, ich gebe das Wort ein und kriege dann das Emoji, das passende dafür, gezeigt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und so gebe ich dann auch meine Emojis ein. Zum Glück wird es bei Line, beim Line Messenger beispielsweise sehr gut unterstützt. Die Tastatur Openboard, was ich benutze, hat leider keine so gute Unterstützung nach dem Suchen. Problem ist auch natürlich hier die Eingabe von deutschen Worten. Ja, kann man gleich vergessen, wenn man da das als Emoji sucht. Auch bei Line gebe ich den englischen Namen ein. Es gibt zwar immer mehr Emojis, die auch auf den deutschen Namen reagieren, aber ich gebe den englischen ein, dann kriege ich gleich viel, viel mehr Vorschläge. Aber so gebe ich das ein. Ja. Also wenn ich zum Beispiel so einen heulenden Emoji haben möchte, dann gebe ich Sad beispielsweise ein. Und dann kriege ich nicht nur einen Emoji eingezeigt, einen Standard-Emoji, sondern gleich Dutzende, weil es ja bei Line so viele verschiedene Sticker-Pakete gibt und auch eben Emoji-Pakete. Und dann bekomme ich hier Stickers und Emojis hier angezeigt, die ich dann eben auswählen kann. Und unter anderem dann auch den Schriftzug sät, ein Kätzchen, wo traurig ist, eine Anime, ein Anime-Kätzchen, wo traurig ist, ne? Und eben dann die Standard-Emojis mit den traurigen Gesichtern und realistischere Emojis und. Also viele, viele, viele. Ich habe hier, wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich das Set eingebe, 3, 6, 7, 8 Seiten mit traurigen Emojis. Und so suche ich die dann aus. Das geht wesentlich schneller, als wenn ich jetzt hier in den einzelnen Emoji-Gruppen hier rumwurschteln würde, weil ich ja dann auch noch die einzelnen Pakete jeweils einzeln durchsuchen müsste. Das geht gar nicht. Und von daher frage ich mich natürlich, ob so eine Emoji-Bar sinnvoll ist oder ob man da vielleicht nicht eher eine bessere Vorschlagserkennung gemacht hätte, vielleicht auch für andere Sprachen, ja, die dann gut funktioniert. Aber ist nun mal so, ja. Müssen wir das akzeptieren? Vielleicht wird es ja irgendwann mal anders, dann wenn wir ein EU-System bekommen, dann können wir vielleicht auch mal andere Sachen eingeben. Ja, also zum Beispiel Triest und dann kommt eben so diese traurigen Emojis, also französisch, ja, oder einfach nur, ja, traurig. Und schon kommt eben diese entsprechenden Vorschläge. Ja, so sollte es eigentlich sein. Nun ja. Weiter geht's. OnePlus Z. Das sind jetzt einige Spezifikationen geleakt worden, wie man so schön sagt. 6,55 Zoll Super AMOLED Display mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, ein Snapdragon 567G. Achtung, jetzt, ich höre es schon. Oh, ich habe es euch ja gesagt, ne? Midrange-Abklatsch von OnePlus. Ja, eine Schande für das Label OnePlus, das muss man ganz klar sagen. 6 GB RAM, 128 GB Storage, 64 Megapixel Kamera mit 16 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Tiefensensor, 16 Megapixel Front-Facing Kamera mit Punch-Hole, 4300 mAh Akku und 30 Watt Warp Charge. Ja, es ist nicht schlecht als Midrange-Gerät, muss man sagen, aber es ist kein echtes OnePlus. Ja, also das ist wirklich traurig. Und da kann dann auch der Preis nichts mehr retten. In Indien wohlgemerkt, soll es $330 kosten. Das heißt, bei uns kann man gleich noch ein bisschen was dazu packen. Und von daher, also ich muss schon sagen, ja, also Nein. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Letzte Woche habe ich es noch gesagt. OnePlus, ja, bringt ein überteuertes Gerät raus und dann bringen sie ein anderes raus, OnePlus Z, und gehen dann davon aus, die Leute denken, und es wird auch so sein, oh, das neue OnePlus, genial, ein OnePlus-Gerät, top, super. Ich habe gehört, OnePlus-Geräte sollen top sein, ja. Ich hole mir jetzt ein OnePlus Z und viele Leute werden dann auch sehr enttäuscht sein. Auf jeden Fall finde ich es nicht toll. Xiaomi wird bei seinen neuen Flaggschiff-Geräten, die jetzt bald auch wieder vorgestellt werden werden, sobald das Mai 10 ist es, glaube ich, ja, sich seinem Ende nähert, dann kommt ja das neue und Xiaomi setzt jetzt auf 16 GB RAM. Ich habe es ja gesagt, die Entwicklung wird weitergehen, ja, und gerade die chinesischen Anbieter verstehen das auch, ja, und bieten dann eben die richtigen Geräte an. 16 GB RAM wird auf jeden Fall das neue Flaggschiff dann haben. Viel mehr ist noch nicht klar rausgekommen, ja. Es ist Spekulation, was sonst noch alles da passieren wird, aber es ist eine logische Entwicklung bei Xiaomi. Jetzt 12 GB RAM hat es ja schon Einzug gefunden bei Xiaomi und die nächste Stufe dann eben 16 GB RAM. Ja klar, irgendwann kann man natürlich fragen, was soll man mit dem vielen RAM anfangen, aber ich sag's immer wieder, was wir heutzutage an Apps laufen haben, und einfach als gegeben voraussetzen, da wäre ein normaler PC schon mit 8 GB RAM schon stark am Limit, ja, und wir erwarten, dass alles in Echtzeit wunderbar funktioniert, und deswegen braucht man RAM, damit die Apps eben auch im Speicher gehalten werden können und damit die sofort verfügbar sind und nicht erst laden müssen, ja. Also, um überhaupt noch mit so einer Dynamik vom Starten und Nutzen von Apps mitzuhalten, braucht man auf einem PC schon eine SSD, ja, integriert. Also mit normalen Festplatte ist das kaum noch möglich, weil es einfach zu lange dauert, bis ein Programm geladen ist, im Vergleich zum Smartphone, der eben bestenfalls das dann auch noch im Speicher haben kann. Ja. Und ich weiß nicht, wie das ob das bei allen Android-Geräten so ist, mittlerweile fehlt mir da der Überblick, aber bei den Online-Geräten ist es jedenfalls so, auch wenn ich das Gerät ausschalte und schalte das wieder ein, werden bereits die zuletzt genutzten Apps vorgeladen in den Speicher, ja, die dann ganz schnell auftauchen, ja, so lange bis ich die aus dieser Liste rausschmeiße. Ja. Sehr interessant. Geht nicht für alle Apps. Manche Apps erzwingen auch quasi die Beendung beim Neustart sozusagen, ja, was auch nicht schlecht ist teilweise. Und andere Apps werden quasi dann vorgeladen und bleiben eben dann auf Abruf im Speicher. Coole Sache. Ich habe hier auch ausgeklügelte Einstellungen natürlich bei mir unternommen. Das heißt, ich verhindere aktiv und es geht wunderbar, allen Unkenrufen zum Trotz, dass Programme beispielsweise beendet werden. Ich kann nicht das Gejammere verstehen über Huawei und Honor mit diesem System. Das kann man ganz leicht abstellen für entsprechende einzelne Apps. Ja? Im Gegensatz zu den Google-Geräten, wo man nichts mehr effektiv abstellen kann, ja, die werden trotzdem beendet und damit unbrauchbar. Ja. Gut, weiter geht's. Und da ist natürlich klar, warum das bei den Google-Geräten so passiert, bei dieser mickrigen, lächerlichen, traurigen Ausstattung, die diese Geräte bieten, bleibt Google natürlich nichts anderes übrig, als eine solche restriktive Speichernutzung hier zu machen. Hier auf dem 8 GB Honor-Gerät, das ich jetzt schon über ein Jahr habe, ja, da kann ich auch mal Call of Duty Mobile, Pokémon, Open Office, Termux und den Browser zusammen offen haben und zwischen den Apps hin und her wechseln, ohne dass ich neu laden muss. Ja, kein Problem. So, weiter geht's. Ich habe von dem Reno 3 ja schon gesprochen. Das Reno 4 ist hier in einem direkten Kampf, ja, gegen das Redmi 10X und dem Realme X50 gestellt. Also quasi der Kampf der Midrange-Geräte sozusagen, ja. Und da ist komischerweise das Xiaomi Redmi 10X das mit dem Dimensity-Prozessor, nämlich dem MediaTek Dimensity 800. Das Reno 4 5G hat ein Snapdragon 765G und das Realme ebenfalls. Ja. Da geht es natürlich rund und zur Sache, Ausstattung geht von 8 GB, 256 GB Storage von 6 GB, 64 GB bis 8 GB, 256 GB Storage bei den einzelnen Geräten. Klar ist, die maximale Ausstattung ist hier wichtig bei allen Geräten. Übrigens, weil ich eben gesagt habe, bis 8 GB stimmt nicht ganz. Das Realme X50 gibt es auch mit 12 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, ist also eine Ausnahme hier bei diesen Teilen. Und das im Midrange-Bereich gar nicht schlecht. Die Kameras sind Triple-Kameras bei den Geräten. Alle haben so zwischen 4000 mAh, das Reno ist am schwächsten, bis 4520 mAh Akku bei dem Xiaomi Redmi. Ich verlinke mal das Ganze, ja, dann könnt ihr selbst mal die technischen Daten noch genauer vergleichen. Ich würde mal sagen, hier hat das Redmi 10X die Nase vorn, wenn auch nur leicht, auch die anderen Geräte sind gut, aber insgesamt finde ich hier das Redmi 10X mit den besseren Daten, beispielsweise das HDR10 Plus Display, der Preis natürlich extrem gut, großer Akku und ein Micro SD-Kartenslot. Und also dieses Redmi X10X kostet sage und schreibe nur 200 Euro. 200 Euro. Natürlich in der kleinsten Ausstattung, klar. Wie bei den anderen Geräten auch angegeben, das X50 mit 220 Euro und das Oppo Reno 4 mit 370 Euro etwas abgeschlagen. Deswegen ist das auch von dem Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich etwas weiter weg, wenn man sich das andere anguckt. Das Xiaomi hat eben halt auch ein AMOLED-Display im Vergleich zum Realme, das nur ein LCD bietet. Und eben der MediaTek Dimensity 800-Prozessor fällt mir natürlich sehr, sehr gut. SD-Kartenslot. Deswegen für mich der Gewinner hier, das Xiaomi Redmi 10X. Wahnsinn der Preis. Ja, irre. Verrückt. Also ich verlinke es mal, dann könnt ihr das selbst nochmal angucken. So, dann war es das größtenteils. Vielleicht eine Nachricht noch interessant, und zwar, ich glaube, Xiaomi war es genau, ist ja bezichtigt worden, dass die auch im Inkognito-Modus im Browser Daten sammeln. Und da habe ich euch ja noch gesagt, mich würde es wundern, wenn das Google mit seinem Inkognito-Modus nicht auch machen würde. Ich halte das eigentlich für ein normales Vorgehen. Ja? Und genau so ist es, wie es jetzt herausgestellt hat. Die Datensammelei ist auch im Inkognito-Modus bei Google. Werden die gespeichert? Einige. Das lässt sich ja auch gar nicht wirklich verhindern, um es mal so zu sagen. Da müsste also einiges an Vorkehrungen getroffen werden, damit das nicht gemacht würde. Und das macht natürlich Google auch nicht. Ja? Von daher, hier haben jetzt Kläger in den USA auch Google hier angezeigt deswegen. Hier würden private Daten versendet werden, obwohl eben der Inkognito-Modus aktiviert wäre, und damit wäre Google illegal in die Privatsphäre von Millionen von Nutzern eingedrungen. Also für mich ist das eigentlich ein Fakt. Google will sich aber dagegen wehren, gegen diese Behauptung, und anders als Xiaomi werden sie nicht hier den Nutzern entgegenkommen und dann die Bedenken der Nutzer auffassen und entsprechende Vorkehrungen treffen, wie Xiaomi ziemlich schnell gemacht hat in seinem Browser, sondern hier will Google sich wehren sogar. Ja. Es geht unter anderem um Google Analytics, den Ad Manager und Website-Plugins. Ja. Und hier will eben Google nicht klein beigeben, ganz klar, weil das geht ja da um Geschäftszweige von Google, die auch dann Geld kosten würden, wenn die da auch alles unterbinden würden. Von daher, ist nicht ganz so glücklich gelungen. Jetzt wird man gucken, wie die Gerichte dort entscheiden, für Google, gegen Google, mal sehen. Aber wenn man Xiaomi hier anfahrt, deswegen, dann wäre das Gleiche auch für Google eben notwendig, und ich hoffe, das wird auch hier in der breiten Öffentlichkeit dann auch das Bewusstsein schärfen, dass das Datensammeln auch im Inkognito-Modus natürlich auch bei Google und nicht nur bei den bösen chinesischen Firmen, sondern auch bei den guten amerikanischen Firmen, ja, gang und gäbe es. Ja. Jetzt komme ich mal zu App der Woche, weil wir gerade von Datenweitergabe, ja, und heute haben wir auch schon gesprochen von Google losen Handys und so. Wer sich da, wie ich, immer weiter abspalten will von dem Google-Universum, dem wird die App der Woche sehr stark entgegenkommen. Es geht nämlich um Untrack Me Lite oder Untrack Me überhaupt. Diese App ist natürlich im F-Droid Store zu beziehen, also ohne Google. Ja, ganz klar. Ich glaube aber auch, gibt es die auch in dem im Google App Store, im Play Store? Nein, das seht ihr mal, ne? Kann das Zufall sein? Ich guck nochmal, das kann nicht sein. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Das ist der Hammer. Untrack Me gibt es nicht im Play Store. Okay, also umso mehr, umso wichtiger ist es, Untrack Me auf eurem Smartphone zu installieren. Was macht das Teil? Das leitet YouTube und Twitter-Links um zu alternativen Diensten, die wiederum wie ein Proxy dienen, ja, und euch die Videos bzw. Tweets auf dem Bildschirm holen, aber ohne dass Twitter oder YouTube irgendwas erfahren, wer dieses Video oder diesen Tweet aufgerufen hat und wer sich das anguckt und wie lange er sich anguckt und ob er das öfters macht, ja, und so weiter, sondern da wird nichts weitergegeben. Google weiß gar nichts, außer dass die Seite XYZ hier was aufgerufen hat, aber nicht welcher Nutzer dahinter steht. Das ist gut. In Widius und Nitter, das sind die Dienste, die dahinter stehen. Und das Ganze geht jetzt auch für Google Map Links. Statt einen Link zu Google Maps tatsächlich in Google Maps zu öffnen, wird der entsprechende Link in OpenStreetMap geöffnet und bietet euch somit dann die Alternative, alles auf OpenStreetMaps zu routen. Aber es geht auch so, dass ihr eine sogenannte Geo-URI aufruft, die dann wiederum zum Beispiel an ein beliebiges Programm, das mit solchen URIs umgehen kann, aufgerufen werden kann, beispielsweise dieses USM-End, ja, auf eurem Gerät mit euren lokalen Maps auf dem Smartphone. Ja, richtig gut, also hier wird nichts mehr weitergegeben, wenn ihr das macht. Und damit habt ihr eine ganze Menge an Informationen wieder privat gehalten, die eben sonst an Google oder Twitter gehen würde. Das Ganze geht auch für Instagram, also auch hier gibt es eine Möglichkeit, Instagram quasi zu umgehen, die offizielle Seite, und ein alternatives Open Source Frontend zu nutzen. Das nennt sich Bibliogramm, so damit auch Instagram, also Facebook, keine Daten von euch bekommt. Eine schöne Sache meiner Meinung nach. Die Einbindung ist ganz gut. An manchen Stellen hakt es vielleicht noch ein bisschen, ja. Aber es läuft normalerweise so ab. Das erste Mal müsst ihr, wenn ihr so einen Link aufruft, ja, länger auf den Link drücken. Also so geht es zum Beispiel bei Firefox. Dann könnt ihr auswählen mit Untrack öffnen. Und dort wählt ihr dann immer aus. Also immer mit den Untrack öffnen. Wenn ihr dann im Browser auf einen Twitter-Link oder YouTube-Link oder Instagram-Link drückt, wird automatisch Untrack Me aufgerufen und der leitet es dann entsprechend weiter an die Portale oder an eure lokalen Apps. Ihr könnt es natürlich auch nach wie vor manuell machen, nur dürft das dann eben nicht vergessen. Manchmal ist das ein bisschen schwierig, ja, weil, wie gesagt, da muss man länger auf den Link drücken. Und bei YouTube ist mir jetzt schon aufgefallen, es wird nicht immer das Untrack Me direkt angezeigt, sondern da müsst ihr dann auf das Share-Icon gehen und dann das an Untrack Me schicken. Und dann wird ihr nochmal mit so einem Dialog aufgerufen, mit welcher App ihr das dann öffnen wollt. Und da müsst ihr natürlich wieder euren Browser auswählen. Das ist ein klein wenig umständlich, ja. Deswegen, wenn ihr das dann einmal ausgewählt habt, einfach immer anklicken und dann werden immer alle Links dort über Untrack Me quasi weitergeleitet, um dann eben anonymisiert zu werden Ihr habt auch jede Menge Einstellungen, die ihr da machen könnt. Also ihr seid nicht nur auf die strikten Weiterleitungsvorgaben von nTrackMe angewiesen, sondern könnt da auch noch ein bisschen variieren. Außerdem seht ihr auch Links, die zum Beispiel mit Diensten wie Bitly oder tinyurl.com also so eine URL-Verkürzung bekommen haben, dann könnt ihr die echten URLs sehen, wisst also sofort, was sich dahinter verbirgt. Ja, es wird angezeigt, bevor quasi das dann aufgerufen wird. Ganz coole Sache. Also es wird auf jeden Fall die Sicherheit auf eurem Gerät und die Datenspionage, Sicherheit erhöhen und die Datenspionage einschränken. Und natürlich auch ganz interessant, wenn man eben die Google Apps da meidet, ja, und eben auf Alternativen bedacht ist, dann ist das genau richtig. Also ich habe die App gleich installiert und werde die auch rege nutzen. Twitter habe ich bisher nur im Inkognito-Modus benutzt, ja, aber jetzt kann ich die URLs auch mal aufrufen, ohne dass ich dann in den Inkognito-Modus gehe und trotzdem kriegt Twitter eben keine Rückschlüsse darauf, dass meine IP-Adresse quasi dieser und diesen und jenen Beitrag auf Twitter aufgerufen habe. Das wird ja immer wichtiger. Also, UntrackMe Lite im F-Droid Store kostenlos zum Download. Es gibt übrigens noch UntrackMe ohne Lite, die sozusagen die Vollversion. Ja, die kann dann eben noch mehr. Und zwar, Moment, man kann dann auch noch Links von Anhängen bearbeiten. Also zum Beispiel, wenn ihr da seht, solche IDs, die als in den URLs mit angehängt werden, die werden dann automatisch quasi entfernt, sodass ihr nur die blanke ID habt, zum Beispiel bei Amazon oder ähnliches. Aber da das nochmal etwas komplizierter ist, habe ich gedacht, ich verlinke jetzt erstmal UntrackMe Lite. Ja, das andere könnt ihr natürlich auch installieren. Beides hat nichts mit Pro oder Lite-Version zu tun, sondern das sind beides kostenlose Vollversionen natürlich, aber die eine kann eben noch ein bisschen mehr. Man hat es bewusst getrennt, weil dann werden ja quasi alle Links durch UntrackMe durchgeleitet und das will man unter Umständen eben auch nicht haben. Okay, also UntrackMe Lite, kostenlos im F-Droid Store. Viel Spaß. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Ja, und die dazugehörigen Links sind jetzt doch ein paar geworden. Diese Woche findet ihr in den Shownotes, ja, und diese wiederum gibt es in eurem Podcast-Netcast-Client, ja, irgendwo muss da so ein Punkt sein, wo ihr dann auch die Notizen zu der Sendung sehen könnt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Androids rule that world.